Mironov, Vorsitzender der Partei Gerechtes Russland, richtete jüngst ein Glückwunschtelegramm an Marschall Kim Jong-un im Zusammenhang mit seiner Wahl zum Vorsitzenden des Komitees für Staatsangelegenheiten der TVRK. Er schrieb, die Wahl des Genossen Kim Jong-un ins höchste Amt der TVRK sei die Widerspiegelung der absoluten Unterstützung des Volkes für ihn. Er sei fest überzeugt davon, dass der konstruktive Dialog zwischen seiner Partei und der Partei der Arbeit Koreas weiter stattfinden werde. Er wünscht dem Genossen Kim Jong-un beste Gesundheit und viel Erfolg bei seiner Tätigkeit für die Wohlfahrt des Volkes der TVRK. Dann bezeigt er dem Genossen Kim Jong-un Hochachtung.